Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Du, Florian, was machst du am Samstagnachmittag? Ich weiß noch nicht, warum? Ich spiele Basketball, komm doch auch. Meinst du? Wann spielt ihr denn? Von 5 bis 7 und wir brauchen so gute Spieler wie dich. Wo spielt ihr denn? In der Schule. Da brauche ich mit dem Fahrrad nur 10 Minuten. Genau, ich fahre auch mit dem Rad. In Ordnung. Um 4:45 bin ich bei dir. Gut, dann bis Samstag. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Du, Florian, was machst du am Samstagnachmittag? Ich weiß noch nicht, warum? Ich spiele Basketball, komm doch auch. Meinst du? Wann spielt ihr denn? Von 5 bis 7 und wir brauchen so gute Spieler wie dich. Wo spielt ihr denn? In der Schule. Da brauche ich mit dem Fahrrad nur 10 Minuten. Genau, ich fahre auch mit dem Rad. In Ordnung. Um 4:45 bin ich bei dir. Gut, dann bis Samstag.